Die Schlacht dauerte den ganzen restlichen Tag. Jeder Fußbreit des Gartenlabyrinths wurde von Bastians Heer verbissen verteidigt und verwandelte sich in ein zerstampftes, blutiges Schlachtfeld. Als es schon anfing, dunkel zu werden, hatten die ersten Aufrührer den Fuß des Elfenbeinturmes erreicht. Und nun schickte Xayide ihre schwarzen Panzerriesen mit und ohne Rösser los, die furchtbar unter Atreus' Getreuen zu wüten begannen. Ein genauer Bericht dieser Schlacht um den Elfenbeinturm ist unmöglich. Und darum muss hier darauf verzichtet werden. Noch bis heute gibt es in Phantasien unzählige Lieder und Berichte, die von diesem Tag und dieser Nacht handeln. Denn jeder, der daran teilgenommen hat, hat dabei etwas anderes erlebt. Das alles sind Geschichten, die vielleicht ein andermal erzählt werden sollen. Einige Stimmen berichten, dass es auch auf Atreus' Seite einen oder sogar mehrere weiße Magier gegeben habe, die Xayides Zauberkräften gewachsen waren. Mit Sicherheit weiß man darüber nichts. Vielleicht liegt darin die Erklärung, wie es Atreo und seinen Leuten gelingen konnte, trotz der schwarzen Panzerriesen den Elfenbeinturm zu erobern. Wahrscheinlicher ist jedoch ein anderer Grund. Atreo kämpfte nicht für sich, sondern für seinen Freund, den er besiegen wollte, um ihn zu retten. Die Nacht war längst hereingebrochen, eine sternenlose Nacht voller Rauch und Flammen. Zu Boden gefallene Fackeln, umgestürzte Räucherbecken oder zertrümmerte Lampen hatten an vielen Stellen den Turm in Brand gesteckt. Bastian rannte im flackernden Feuerschein zwischen den Kämpfenden umher, die gespenstische Schatten warfen. Waffenlärm und Kampfgebrüll war um ihn. »Atreo«, schrie er mit heiserer Stimme, »Atreo, zeige dich mir! Stell dich mir zum Kampf! Wo bist du?« Aber das Schwert Sikander steckte in seiner Scheide und regte sich nicht. Bastian jagte durch alle Räume des Palastbezirks, dann lief er auf die große Mauer hinaus, die hier so breit war wie eine Straße, und als er gerade über jenes große äußere Tor laufen wollte, unter dem nun in tausend Scherben zersplittert der Spiegelthron stand, sah er, dass Atreo ihm von der anderen Seite her entgegenkam. Atreo hatte ein Schwert in der Hand.